Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Ich kann mich an dieses Intro immer noch nicht gewöhnen. Folge 42, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Ja. Wir haben es geschafft. Wunderbar, Deep Thought steht schon hinter uns. Ja, und falls es irgendwelche Gratulanten gibt, ich bezweifle es zwar, weil traut sich ja keiner, aber falls es Gratulanten gibt, die schneiden wir ans Ende der Sendung. Genau, weißt du dann mehr? 42, das ist unsere Jubiläumsfolge. Ja, aber das versteht doch keiner außer uns. Und es ist immerhin 2x21. Wir müssten also fast quasi eine doppelte Casino-Folge machen wie bei der 21. Ja, aber wir haben auch für die 23 keine Glückwünsche bekommen, obwohl das unsere Parade-Folge war. Ja, aber die haben wir auch für die 13, die 7 und was weiß ich. Ja, nee, also komm, 42. 42 ist doch das Ding schlechthin. Ja, aber im Podcast ist doch mittlerweile so ein Mädels-Ding. Und 42 ist Science-Fiction und das interessiert doch keine Sau. Ja, aber das ist Douglas Adams. Ja, und das verstehen die aber trotzdem nicht. Wollen wir gleich zum Thema der Woche gehen? Wollen wir zum Thema... Was ist denn das Thema der Woche? Das Thema der Woche. Das Thema der Woche lautet Douglas Adams. Douglas Adams. Die Welt von Douglas Adams. Die Welten sind ja gleich mehrere. Ja, natürlich, aber eigentlich ist es ja nur eine Gedankenwelt quasi so. Einfach mal out of the box denken und einfach mal komplett alles ad absurdum denken. Ja, aber es waren trotzdem mehrere Welten. Es gibt ja auch noch hier diesen Detektiv. Dirk Gently. Genau, der hat ja mittlerweile sogar seine eigene Serie bekommen. Ja, an der ja Adams nicht mehr so viel mitarbeitet, weil tot. Genau, wir bedauern es sehr. Wir würden uns wünschen, wenn sämtliche anderen Menschen tot wären, nur er nicht. Ja. Er würde das wahrscheinlich auch sehr komisch finden. Er wäre dann alleine, wenn alle anderen Menschen tot wären. Richtig, ich glaube, er würde das extrem komisch finden. Ja, ich glaube, er hätte es ziemlich albern gefunden. Ich meine, was ist deine Lieblingsfigur bei Douglas Adams? Also außer Dirk Gently jetzt mal. Marvin. Marvin? Ja, natürlich Marvin. Der depressive Roboter. Ja, bitteschön. Ich habe mich mein ganzes Leben wie Marvin gefühlt. Natürlich ist er meine Identifikationsfigur. Du bist also auf... Ich bin hochintelligent und immer unglücklich. Okay. Vor allen Dingen hochintelligent. Also meine Lieblingsfigur tatsächlich ist Arthur Dent in der Rolle als Sandwichmaker. Nicht der Portwahl? Nein. Tatsächlich Arthur Dent in der Rolle des Sandwichmakers, der quasi wirklich da eine Passion drin findet und eine Kunstform daraus gemacht hat, tatsächlich das richtige Brot zu entwickeln dafür, ja, und den richtigen Belag dafür zu machen. Also, dafür hat man ja heute gar keine Zeit mehr. Es gibt ja heute schon belegte Brötchen als Fastfood. Genau, aber schon lange. Ja, aber dementsprechend, das wäre tatsächlich das perfekte belegte Brötchen, das perfekte Sandwich. Du bist also der Meinung, dass auch Fast Food wieder Slow Food werden sollte. Weil so ein Sandwich soll ja eigentlich schnell gehen. Ja, man kann es ja zelebrieren trotz allem. Man kann ja trotz allem die Perfektion in diesen Prozess hineinbringen. Ja, aber du darfst nicht... Ich bin mir nicht sicher, ob Douglas Adams so hinter deiner Idee gestanden hätte. Ich meine, er hat für sein Universum ja immerhin auch das Messer erfunden, das ein Weißbrot gleichzeitig schneidet und toastet, damit das schnell und effizient geht. Ja, aber selbst da du siehst, selbst da ist die Kunstform darin. Dass er zwei Dinge miteinander verbindet. Naja, du nimmst dieses Messer und schneidest mit diesem Messer so perfekt durch diesen Toast oder durch dieses Brot, ja, dass es immerhin... gehört ja die Präzision dazu, das Messer genau in der Geschwindigkeit durchzuziehen, dass es das Brot auch richtig toastet. Weil sonst müsstest du ja quasi das Messer nochmal drüber halten. Du siehst, da ist quasi schon eine Kunst dahinter. Ja, aber dann wird das doch... Also ich finde, das wird dann zu gleichmäßig. Ich bin ja der Meinung, also so ein Sandwich sollte schon so ein schönes Streifenmuster haben. Streifenmuster, also ja, so, ja. Wie aus dem Toaster kommt. Ja, ja. Oder alternativ darf es auch ein Zylonengesicht sein, aber das ist das falsche Franchise. Ja, das wäre doch tatsächlich, also das ist doch tatsächlich die Kunst dahinter, zu sagen, okay, ich nehme tatsächlich ein Messer, das schneidet und toastet zugleich. Und damit hast du aber trotz allem die Kunstform, weil dann müsste ja dieses Messer, wenn du es vor- und zurückziehst, also wenn es so eine Säge hat, ja, zum Beispiel, dann gibt es ja möglicherweise dieses Muster. Ja, aber dann, das ist Zickzack dann. Und das sind keine schönen Parallelen. Na, du ziehst das Messer ja trotz allem ganz durch, damit hast du dann trotz allem eine gewisse... Ja, aber nee, so ein Schneideprozess verläuft doch immer automatisch diagonal, oder? Ja, aber er ist nicht sehr gleichmäßig. Wenn du mit einer Sägebewegung durch das Brot durchgehst, ist es nicht sehr gleichmäßig. Du hast immer vor, zurück, vor, zurück. Und das ist dann tatsächlich trotz allem verschiedene Streifen und nicht gleichmäßig. Dementsprechend, du hast da verschiedene Intensitäten. Okay, dementsprechend da, ich glaube, deswegen, der Sandwichmaker, der macht mir am meisten Spaß. Okay, und was wäre der perfekte Belag für das Sandwich dann? Na, das sind ja diese Tiere, die da laufen. Das ist ja in Teil 5. Möglich? Der Sandwichmaker ist in einmal Rupert und zurück. Das müsste, ist, glaube ich, 5. Ich muss auch zugeben, also bei Douglas Adams, den ersten habe ich mehrfach gelesen und gesehen, den zweiten noch ein paar Mal, den zweiten gibt es auch noch als schönes Hörspiel von der BBC, alle weiteren gibt es ja, glaube ich, nicht, zumindest nicht verfilmt, und ich glaube, ich habe sie jeweils einmal gelesen. Dann. Es gibt übrigens einen sechsten Teil. Ist jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, aus dem Nachlass erschienen, oder? Nee, es ist von Erin Collar. Es ist quasi von einem anderen Autoren geschrieben. Ah, Artemis Fowl. Also der Autor, ja. Artemis Fowl? Ja, der hat so, das ist so im Zuge des Harry Potter Hypes, da ist er so drauf aufgesprungen, so ein jugendlicher Taschendieb, irgendwie sowas. Dadurch ist er bekannt geworden. Okay, ich kenne Erin Collar als eben, und übrigens noch was. Ja. Sehr schönes Buch, weil es klärt tatsächlich nochmal auf, wie einmal Rupert und zurück dann tatsächlich endet, weil einmal Rupert und zurück endet ja tatsächlich sehr, sehr dramatisch. Uh-huh. Und klärt übrigens die Frage nach der 42. Deshalb habe ich es wieder verdrängt, weil die Frage will doch keiner wissen. Wie lautet die Frage? Das tatsächlich habe ich verdrängt. Welche Hausnummer? Ja, schön. Das ist so tatsächlich. Siehst du, und genau deshalb habe ich es verdrängt, weil es macht zwar Spaß, aber es raubt einem auch gleichzeitig wieder den ganzen Spaß. Ja, aber es ist tatsächlich die alles entscheidende Frage, welche Hausnummer ist das hier eigentlich? Ja, das... Und dafür musste ein riesiger Supercomputer einen ganzen Planeten bauen, um diese nicht Frage zu errechnen. Nicht nur einen. Ja, nicht mehr. Nur einen. Ja, weil irgendwelche Vogonen der Meinung waren, dass sie das in die Luft jagen mussten. Genau, und die großen drei Fragen sind ja eigentlich, was steht vorne auf dem Anhalter? Don't panic. Genau, keine Panik. Das könnte eigentlich auch so ein der Titel der Elite sein. Also keine Panik, weil wir sind da. Ich bin ja der Meinung, dass bei uns das Motto ist, endlich ein Grund, los Panik. Achso, echt? Ja. Okay, nehmen wir mal auf die Tagesordnung für die nächste Geschäftsführersitzung. Geben wir an Dolly weiter, Panik oder nicht Panik? Ja, ist notiert, also da müssen wir eine Grundsatzentscheidung fällen. Und wenn Panik, dann hätten wir doch gern auch hier im Studio so ein Panikorchester oder so. Müssen wir mit Udo Lindenberg reden. Ja, das kriegen wir hin. Der ist bestimmt dankbar für den Gastauftritt. Udo selber braucht ja nicht vorbeikommen hier. Reicht ja, wenn er sein Panikorchester vorbeischickt. Nee, wir holen den Holly, ja. Der ist ja auch ein alter Rocker. Jo, perfekt. Hm. Und was ist die zweite Frage? Die zweite Frage ist, Nein, die Frage ist ja eigentlich, braucht man tatsächlich einen sechsten Teil? Es ist tatsächlich das alte, was war das, Aristoteles, Komödie, Tragik plus Zeit. Ja. Braucht man das? Kann es nicht auch mit einer Tragödie enden? Das Leben ist eine einzige Tragödie. Ja, aber Aristoteles sagt, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Okay. Und damit willst du mir was sagen? Willst du jetzt die Dramentheorie auf Douglas Adams anwenden? Nein, die Frage ist, braucht man den sechsten Teil, damit man quasi sagen kann, aus damit der Tragödie wird dann wieder eine Komödie, weil der sechste Teil ist ja dann, endet ja dann doch wieder versöhnlicher, etwas humorvoller. Ich glaube, Douglas Adams hat mit dem ersten Teil Aristoteles schon widerlegt, weil das Ganze ein relativ kurzes Vergnügen ist und trotzdem saukomisch. Okay. Stimmt eigentlich. Ja. So, was ist die dritte Frage? Das weiß ich nicht. Diese ganze Diskussion, die hat. Warum kennst du denn die Antwort nicht? Keine Ahnung. Diese ganze Diskussion hat mich ja schon wieder so ausgelutscht, dass ich wieder weiß, warum Marvin meine Lieblingsfigur ist. Ich fühle mich nämlich nach jeder Sendung wieder genauso wie dieser blöde Roboter. Ja, wenn du so ultra schlau bist, warum kennst du dann die Antwort nicht auf die dritte Frage? Ja, weil ich ultra schlau bin und nicht allwissend. Also die Antwort wäre 42 gewesen, nur was, ich weiß nicht mehr, was die dritte Frage war. Verdammte Tat. Müssen wir nochmal nachlesen. Also wir sind jetzt quasi Literatur-Podcast und empfehlen unseren Zuschauern, die Anhalterreihe lesen. Nee, einfach das Gesamtwerk von Douglas Adams. Das kann man einfach immer tun und da sind wir jetzt auch komplett unlustig irgendwie scheinbar bei dem Thema. Ja. Wenn Douglas Adams so unheimlich komisch ist, dann... Ja. Adams ist lustig genug, da brauchen wir nicht. Das müssen wir ja nicht toppen, oder? Eben, also dementsprechend einmal tatsächlich jetzt, ich dachte, wir nutzen die Gelegenheit auch, du bist ja sonst immer so mit deinem Blog als Buchdate-Mensch unterwegs. Ich dachte, ich zerre das Thema einfach mal so in den Podcast. Du meinst, du musst mir meine Bücher nehmen. Ich empfehle aber meistens ja furchtbar ernste Themen, weil die meisten Menschen mit lustigen Büchern nichts anfangen können. Raumschiff Titanic. Raumschiff Titanic? Oder hieß das nicht so, dass der... Und natürlich die letzten ihrer Art. Also Adams hat ja auch sehr ernste Sachen geschrieben, tatsächlich. Also immer einen ernsten Hintergrund gehabt. Ja, aber das ist, dann lesen die Leute wieder Science Fiction und Douglas Adams, das ist doch der Typ mit hier, ne, mit dem Anhalter und dann kannst du es auch schon wieder knicken. Der ist verbrannt. Okay. Naja gut, der lange dunkle Film oder der Seele kann ich auch empfehlen. Wenn man noch tatsächlich. Der elektrische Mönch ist tatsächlich etwas schwerer zu lesen. Der ist ein bisschen anstrengender, weil er tatsächlich erst so hinten raus eskaliert wie nichts Gutes, aber. Dafür umso härter. Ja, sie erklärt halt am Ende tatsächlich alles und vorher nichts. So großartig. Das ist so. Also brutal. Der lange dunkle 5-Uhr-Tee der Seele ist dann doch etwas versöhnlicher. Ja, trotzdem als Einstiegsdroge nach wie vor immer der Anhalter. Ja. Dementsprechend, lesen. Lesen. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Die Verschwörung der Woche. Ah, schauen. Verschwörung der Woche. Ja, Verschwörung der Woche. Wer hat sich denn gegen uns verschworen? Niemand hat sich verschworen. Wir haben uns wieder verschworen. Naja, wir besprechen jetzt Verschwörungen in dieser Rubrik. Das muss ich dir, glaube ich, nochmal erklären. Wir sind die geheime Weltverschwörung. Nein, wir sind die Marketingabteilung. Die geheime Weltverschwörung sitzt einen Stockwerk weiter drunter. Ja, wir sind die Marketingabteilung von diesem ganzen Laden. Ja, das ist mir schon klar. Aber wir sind nicht die geheime Weltverschwörung, wird einen Stockwerk tiefer zusammengebracht. Ja, aber wir sind ein Teil davon. Also wir sind... Ja. Und wir behandeln quasi die Verschwörungen. Ich bin ein Teil des Teils. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert und stieß da auf eine Verschwörung, die sogar im ZDF im Kinderprogramm gezeigt wurde. Okay, da bin ich raus. Ich mache ja nichts mehr mit Fernsehen. Was haben wir gemacht? Die Biene Maya. Die Biene Maya ist eine Verschwörung? Naja, Folge 1, 2, 3. Also wir sind ja in der 42, das ist eine zahlenmystizistische Folge. Ja, quasi. Ich fühle mich hier schon ganz kabbalistisch. Und... Dementsprechend die Biene Maya in Folge 1, 2, 3. Ja. Signifikant, 1, 2, 3. Die Folge heißt Die Verschwörung. Nein. Doch. Oh. Ja, und da ist Richter Bienenwachs. Richter Bienenwachs. Richter Bienenwachs, der möchte die Bienenkönigin stürzen. Okay, der möchte die Bienenkönigin stürzen. Also der plant auch eine Verschwörung. Hat übrigens nicht die geheime Weltverschwörung gefragt. Das ist auch so. Ja, deshalb scheitert er wahrscheinlich auch am Ende. Ich weiß nicht. Ich habe da nicht... Ist irgendwie naheliegend. Ich hab nur bemerkt, dass es bei der Biene Maya die Verschwörung gibt. Ah, okay, ja, ich stelle mir natürlich sofort die Frage, ist das jetzt der Aufstand gegen das Matriarchat in Biene Maya? Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Die Frage stellt sich natürlich auch, was ist die Alternative zu einer Bienenkönigin und einem Matriarchat? Ein Bienenkönig geht nicht, weil Drohnen sterben. Ja, dann stellt sich aber die Frage, warum ist der Richter Bienenwachs? Der ist ja dann wohl auch eine Biene. Warum ist das ein Bienerich? Das ist kein Mann. Der heißt Richter, nicht Richterin. Ja. Und aber es ist Königin. Also wird Richter ein Mann sein? Ja, er fühlt sich wie ein Mann. Achso, du meinst, das ist eine Biene, die eine weibliche Biene, die Hosen trägt? Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe es nicht gesehen. Ich kann okay. Ich gehe auch davon aus, dass Willi keinen... Willi ist sehr männlich. Nein, der Willi hat einen großen Stachel. Die Biene Meier hat auch einen großen Stachel. Ja, das sollte dir zu denken geben. Bienen haben immer einen Stachel, es sind Tiere. Das sollte dir zu denken geben. Dementsprechend, ganz ernsthaft, Bienen haben immer einen Stachel. Und haben Drohnen einen Stachel? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, in dem Fall, vielleicht, siehst du, damit wäre ja quasi Willi schon klar bewiesenermaßen eine weibliche Biene, die sich einfach nur männlich fühlt. Genau, und Maya ist eine männliche Biene, die sich weiblich fühlt. Nein, Maya hat auch einen Stachel. Ja, ja, eben. Aber wenn beide haben Stachel. Maya haben und Stachel. Willi haben einen Stachel. Okay, also sind es alles Männer und manche fühlen sich weiblich und manche männlich. Ja, es steht ja jeder Biene frei, sich zu fühlen, wie sie will. Ich meine, wer sind wir, einer Biene vorzuwerfen oder vorzuschreiben, wie sie sich zu fühlen hat? Sie kann sich auch andere fühlen. Also es gibt ja die Möglichkeit, Männlein, Weiblein und anders oder weiteres ja. Oder wie auch. Im Falle einer Biene dann wahrscheinlich irgendwie Wespe, oder? Nein, das sind dann quasi weibliche Bienen, die auf weibliche Bienen stehen. Okay. Du merkst die Komponente Wespe. Ja. Weibliche Biene. Es ist wunderschön. Wespe. Ja. Wespe, Wespe. Und was sind männliche Bienen, die auf männliche Bienen dann... Nach kurzer Zeit tot, weil Drohnen sterben nach einer kurzen Zeit. Ja, das Leben ist... Dementsprechend... Ja. Na gut. Da hätte selbst der CIA keine Geschlechtskrankheit quasi erfinden können, weil die Viecher sterben so. Genau, das Problem löst sich von selber. Genau. Nun gut, aber bei der Biene Maya gab es eine Verschwörung. Ja, also zumindest, ich habe da mal reingehört. Ja? Wie lang? Du kennst dieses in einem unbekannten Land. Ja, Moment jetzt. Kurz eine Biene längst bekannt. Ist Folge 123, das ist dann aber die neue Serie, oder? Genau. Das die animierte. Dann habe ich da noch nie reingehört, weil da Deutschlands flotteste Biene den Titelsong singt und ich von der spontan immer Hautausschlag bekomme. Genau, das ist mein Problem. Warum? Also, der Song ist der gleiche. Und ja. Karel Gott hat sich jetzt auch nicht nachgewiesenermaßen an Kindern vergriffen. Richtig. Warum braucht man für dieses Lied eine neue Stimme? Das, ja, gute Frage. Vor allem, wer muss Gott ersetzen? Gott muss nicht ersetzt werden. Ja, richtig. Und dann auch noch durch einen Fischer. Also ich meine, der Fischer war immer nur der Stellvertreter Gottes. Siehst du? Du meinst, da steckt was hinter? Also er hat die katholische Kirche interveniert? Ja, vielleicht. Vielleicht ist Helene Fischer quasi ein Jesus-Ersatz für Karel im Biene-Meyer-Programm. So ein Papstersatz. Helene Fischer gründet ein Weltreich. Und jetzt weiß ich nämlich auch, warum Richter Bienenwachs hier keinen Antrag gestellt hat. Weil wahrscheinlich ist es nur ein Ablenkungsmanöver, diese Verschwörung gegen die Bienenkönigin. Mhm. Und unter dem Deckmantel, dass Richter Bienenwachs da die Königin stürzen wollte, hat er quasi einfach mal Karel Gott durch Helene Fischer ausgetauscht. Ich verstehe. Und niemand hat's bemerkt. Niemand hat's bemerkt. Oder niemand offensichtlich bemerkt. Skandalös. Hat sich Helene atemlos durch die Nacht geschlichen und die Macht an sich gerissen. Ja, ganz, also was soll denn diese Scheiße? Wofür brauche ich denn jetzt Helene Fischer im Kinderprogramm? Ja, und was haben Fische mit Bienen zu tun? Was haben Fischer mit Menschen zu tun? Und am Ende war Jesus trotzdem Menschenfischer. Ja. Siehst du mal. Verrückt. Wer hätte denn den... vielleicht war Karel Gott ja auch einfach indisponiert. Ne, der Song, den gab's ja schon. Ja, den gab's bestimmt nur auf Tonband. Den haben die nicht digitalisiert bekommen. Du meinst, die Aufnahme ist verschollen? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Wer könnte denn noch so... wer hätte denn alternativ die Biene Maya machen können? Den Gesang? Ja. Udo Lindenberg. Udo Lindenberg. In einem unbekannten Land war eine Biene längst bekannt. Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Ja, ja, ich meine, das wäre doch, ja, Udo Lindenberg hätte es machen können. Ja, aber hätten wir nicht, ich meine, wir müssen uns doch irgendwie der jungen Zielgruppe so ein bisschen anbiedern. Ja, Udo Lindenberg ist doch wohl junge Zielgruppe. Nein, du bist nicht junge Zielgruppe. In einem unbekannten Land. Keine Panik. Und der Titanic. Ja, und Titanic kennen die Kinder auch heutzutage schon. Ja, ich bereue, dass ich kein musikalisches Talent habe. Ich hatte jetzt eher so an Farid Bang und Kollega gedacht. Ja, genau. Das ist doch jugendlich und fresh. Was wäre denn das in einem unbekannten Land, Alter? Aber sowas von, da hatte Biene, und diese Biene, die ich meine, die hat eine Pistole oder so. War eine Biene längst bekannt, du Spalter? Ja, ich meine, das wäre natürlich auch eine Idee, aber nein. Vor allem, machen Bienen eigentlich, wenn sie fliegen, ein Echo? Wenn sie in den Bergen fliegen, dann ja. Siehst du, also werden sie auch prädestiniert. Ja, Biene Meier kriegt ein Echo. Das wäre doch super. Ja, gut. Sorry. Nein, tatsächlich. Helene Fischer. Helene. Das ist einfach so. Wofür? Da haben sie, die Biene Meier ist animiert, das ist ja, war ja schon schlimm genug. Und das merken wir von der Elite bei Folge 123. Das ist doch mal. Bei Folge 123, ja. Ja, also nicht unsere 123, sondern Meier. Die Folge von, dass Helene Fischer den Titelsong plötzlich singt. Genau, das ist eine Verschwörung. Und da macht sogar die Biene Meier das offensichtlich. Das ZDF hat da wieder seine schmutzigen Finger im Spiel. Ja, die Marketingabteilung der Biene Meier. Die Marketingabteilung vom ZDF. Die Verschwörungsmarketingabteilung von ZDF mit der Biene Meier. Ja. In Zusammenarbeit. Vielleicht sollten wir da mal eine Direktkampagne starten. Wir sollten behaupten, dass das ZDF in Wirklichkeit die ARD ist. Nee, da ist das Publikum älter. Ja, wir können es doch trotzdem behaupten. Ja. Dann starten wir das doch mal. Aber ja, ich hätte da noch so meine kleine Rubrik. Du hast noch was zu sagen? Ja. Ah, okay. Aushilfs-Jedis, Jedi-Leviten-Bibliothek. Ah, jetzt gibt es wieder einen Rant. Ich ziehe schon mal meinen Helm auf. Moment. Es ist gar kein Rant. Ich möchte mit dir über ein Trilemma reden. Du möchtest mit... Erst kommst du mir mit Aristoteles Dramentheorie und jetzt hast du ein Trilemma. Hast du heimlich irgendwie einen Fernkurs in Philosophie belegt? Nein, ich hab so ein kleines Trilemma. Und zwar, das ist so ein Bewerberbeispiel. Und zwar, der Chef fragt den Bewerber, hier passen Sie auf, Sie sind mit dem Auto unterwegs. Ja, dann sage ich habe kein Auto. Du siehst schon, worauf es rausläuft. Also sie sind mit dem Auto unterwegs und sie kommen an eine Bushaltestelle vorbei, während es in Strömen aus Eimern kübelt. Ja. Also Regen wie Sau. Und an dieser Bushaltestelle kommen sie vorbei, da sitzen so drei Menschen auf einer Bushaltestellenbank. Ja. Und ja, da sitzt die Frau der Träume. Ja. Da sitzt der ein guter Freund, der einem mal das Leben gerettet hat. Ja. Und da sitzt eine alte Dame, die dringend ins Krankenhaus muss. Woher weiß ich das? Das ist jetzt einfach so. Also sie muss dringend ins Krankenhaus. Jetzt ist es so, diese drei Personen sitzen dort. Ja. Und du sitzt in deinem Auto und hast einen Sitzplatz frei. Ja. Die Frage an den Bewerber ist in dem Augenblick, wen nimmt er mit? Das lässt viele Möglichkeiten offen, das zu beantworten. Genau. Wir bemerken nämlich erstens, dass das Ding ein Zweisitzer ist. Das heißt, es ist ein Cabrio und im Zweifelsfall ist das Verdeck kaputt und es regnet rein. Es kann aber auch schon smart sein. Aber nee, gehen wir mal weiter. Die Lösung lautet nämlich... Okay. Die Lösung lautet nämlich... Dann ist es aber kein Trilemma, wenn es eine Lösung hat. Naja, es ist... Der Bewerber, der am Ende die Stelle bekommen hat, hat gesagt... Ja. Er gibt seinem Freund... Sein Autoschlüssel, der soll die alte Schachtel ins Krankenhaus bringen. Ja. Mit dem Auto. Ja. Und er selbst bleibt quasi dort und lernt die Frau seiner Träume dann dort kennen. Okay. Ja? Ja, und der hat dann auch am Ende den Job bekommen. Ah. So. Die Frage ist jetzt die, erstens, was bist du eigentlich für ein Mensch, der einen Zweisitzer fährt? Ja. Also. Eine berechtigte Frage. Wirklich, es gibt nur den Smart, bei dem es erklärbar ist. Ansonsten bist du ein Dreckspatz, der sein Auto vollmüllt. Ich meine, es könnte noch irgendwie so ein englischer Roadster sein. Ja, aber das sind darauf will ich raus. Also, die einzige Erklärung, die wirklich erlaubt ist, ist tatsächlich ein Smart. Ansonsten, diese englischen Roadster fressen viel zu viel Sprit. Das heißt, auf Deutsch, entweder du fährst eine Spritschleuder, ohne dass es kracht. Also, Spritschleuder oder du müllst dein Auto so dermaßen voll, dass du... Ne? Ja. Oder wenn du tatsächlich dein Auto voll hast mit Möbeln und allem drum und dran, möglicherweise, kann ja sein, dass du bei Ikea warst oder bei einem anderen Möbelhaus, und dir dein Auto voll gemüllt hast mit Möbelsachen, dann möchtest du die möglicherweise auch sicher nach Hause bringen und nicht... Dann ist dein Auto vor allen Dingen nicht als Krankentransporter geeignet. Genau. Dann, das nächste Thema ist, was ist es eigentlich für ein Freund, der an einer Bushaltestelle neben einer Oma sitzt, die dringend ins Krankenhaus muss und noch keinen Krankenwagen verständigt hat. Und noch keinen Krankenwagen verständigt hat. Ganz ernsthaft, wenn die Alte dringend ins Krankenhaus muss und der Typ mir schon mal das Leben gerettet hat, dann hasst er die alte Schachtel. Dann wirft er die bei nächster Gelegenheit auch aus dem Auto. Der sitzt neben der an der Bushaltestelle, der weiß, dass die ins Krankenhaus muss. Genau. Was ist das für ein Arschloch, wenn er für die nicht einen Krankenwagen ruft? Der wartet eigentlich drauf, dass der Bus endlich kommt, damit er sie auch noch vor den Bus schubsen kann, damit ihr Leiden ein Ende hat. Eben. Abgesehen davon, und das ist die nächste, also die nächste Option ist, ich gehe an die Bushaltestelle, lass mir die Nummer von der alten, Frau, also von der jungen Dame meine Träume, also von der alten, die ich daten möchte, geben, klatsch mit meinem besten Kumpel ab und sag, Digga, schön, und bring dann die alte Frau selber ins Krankenhaus. Ist auch eine Option. Ja. Ich meine, was die Lösung der ganzen Geschichte ist, dass du eigentlich out of the box denken sollst. Also, dass du quasi nicht du im Auto bist und die Lösung ist, du bist im Auto und löst durch dieses Dilemma, in dem du eine Person mitnimmst und die anderen beiden zurücklässt, sondern dass du quasi out of the box denkst und gar nicht da drin sitzt. Ja, dann muss man aber die Frage auch entsprechend formulieren. Ich meine, ansonsten hört sich das wie ein Persönlichkeitstest an. Ist es ja auch. Eigentlich. Aber der Mensch hat dann quasi diesen Persönlichkeitstest mit out of the box Lösung bestanden. Ja, super. Die eigentliche Frage ist vor allem, wo will ich in dem Augenblick hin? Weil das ist in dem Setting noch überhaupt nicht geklärt. Und bemerke ich überhaupt, dass die drei da an der Bushaltestelle stehen? Möglicherweise bin ich nämlich tatsächlich auf dem Weg ins Krankenhaus und dann kann ich die Alte mitnehmen, oder ich bin auf dem Weg in mein Bett, dann kann ich die andere Alte mitnehmen. Es sei denn, da liegt schon eine andere Alte drin, dann wäre das weniger gut. Oder ich bin auf dem Weg ins Pub, dann kann ich meinen besten Kumpel mitnehmen. Also das vielfältige Möglichkeiten. Dementsprechend, nein, aber ganz ernsthaft, was ist das für ein Typ, der quasi neben einer alten Schachtel sitzt und der ihr Leben nicht rettet, den dann Krankenwagen ruft? Die gleiche Frage könnte man in Bezug auf die Frau stellen. Die sind halt zu zweit unfähig, was zu unternehmen, um der armen alten Schachtel das Leben zu retten. Ja gut, wahrscheinlich hat der beste Freund schon längst was mit der Frau deiner Träume. Und die versuchen, die gemeinsam um die Ecke zu bringen. Vielleicht ist es ihre Mutter. Oder es ist die Freundin von deinem besten Freund. Und er will sie loswerden, für immer, damit er frei ist für die... Für die Alte? Für die Alte. Das ist ein bisschen zu weit gedacht. Nee, das ist nicht weiter gedacht, als du hältst an, damit dein bester Freund die Alte ins Krankenhaus fährt. Ja, aber ganz ernsthaft, das ist die Lösung ist ja die, wenn er quasi die Alte, wenn er die Alte haben möchte und die Junge ums Eck bringen möchte. Nee, er ist mit der Alten zusammen, mit der Alten zusammen und will die loswerden, damit er mit der jungen Alten zusammen sein kann. Achso, du meinst, sie warten an der Bushaltestelle, dass er sie von dem Bus schubsen kann? Ja, und zwar gemeinsam. Also sie stecken unter einer Decke. Die Frau deiner Träume und dein bester Freund. Aktuell stecken sie unter einer Bushaltestelle, aber... Ja, vielleicht haben sie eine Decke dabei, eine Picknickdecke. Vielleicht war das ist in dem System nicht... Das ist gar nicht implementiert, dass da eine Picknickdecke ist. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen. Stimmt, es wird nicht angesprochen. Richtig, also kann man kann davon ausgehen, dass da irgendwo ungenutzte Ressourcen noch rumliegen und die kann man akquirieren. Richtig, vor allem mal ganz ernsthaft, wo sitzen die an der Bushaltestelle? Auf dem Boden. Nimmt man da nicht vielleicht die Bahn? Wäre jetzt auch trockener. Ja, vielleicht gibt es da keine Bahn, aber... Ja, wenn ich da drin sitze, dann gibt es da eine Bahn, weil ich bin ja hier in der Stadt. Mhm. Genau. Und abgesehen davon, jetzt muss ich mir mal vorstellen, in einem Auto zu sitzen, in einer Stadt, in einer Großstadt wie Stuttgart. Warum soll ich da mit einem Auto fahren? Vor allem am Ende ist es noch ein Diesel, dann darf ich damit eh nicht mehr fahren. Richtig. Und wahrscheinlich, selbst wenn es irgendwie ein Benziner ist, hat er auch nur gelbe Plakette, kommst du auch nirgendwo rein. Naja, ein Benziner kommt halt schon ziemlich sauber rüber. Also ja, aber es kommt trotzdem, wenn der nur gelb hat, dann... Ja, aber das hat's ja nicht. Also wir gehen schon mal davon aus, dass so eine grüne, aber selbst bei einem Diesel, du kannst ja heute nicht mehr sicher sein, selbst bei einem Porsche, bei einem sportlichen Porsche, der möglicherweise auch ein Zweisitzer wäre. Ja. Aber im Notfall kriegst du da irgendwie die alten Kofferraum. Ja, aber wer fährt denn, ein 911er mit Diesel? Ja, aber ganz ernsthaft, wenn du einen Porsche fahren würdest, würdest du sowieso die Frau deine Träume mitnehmen, weil für alles andere lohnt der Porsche nicht. Richtig. Die Schwanzverlängerung auf vier Rädern ist... Die halt muss sich ja auch irgendwie rechnen. Genau, und den würde ich dann auch dem besten Freund nicht geben. Also diesem Kumpel. Der fährt ja nur Kratzer rein. Nein, ich meine, der Typ ist unfähig, ein Handy zu bedienen. Was soll der mit einem Porsche? Kaputt machen. Eben, dementsprechend nein. Also dieses Dilemma, ich glaube, wenn du da in so einem Vorstellungsgespräch sitzt, da kannst du ja... Also ich glaube, das lohnt nicht. Da gehst du an die Decke. Richtig, da hilft nur gleich, also liebe Kinder, wenn irgendjemand so anfängt, gleich sagen, ich habe keinen Führerschein. Haben die Chinesen eigentlich noch 5-Jahrespläne? Ich glaube nicht. Weil ich meine, wo sehen sich die Chinesen in 5 Jahren? Die Chinesen sehen sich in 5 Jahren wahrscheinlich auch nirgendwo mehr. Ja, genau, das ist nämlich das Thema. Also, das ist auch so eine Bewerbefrage. Also, wenn wir gerade über Bewerberthema ranten. Wo sehen sie sich in 5 Jahren? Möchtest du das jetzt echt ausschlachten? Ja, natürlich. Wo sehen sie sich in 5 Jahren? Da antworte ich genau das. Die letzten Länder mit 5-Jahresplänen sind leider untergegangen. Deshalb denke ich nicht mehr in 5-Jahresplänen. Ja, darum frage ich ja. Haben die Chinesen noch welche? Haben die Chinesen noch 5 Jahre? Ja, der Logik entsprechend nicht mehr, weil sonst wäre meine Antwort ja falsch. Also haben Chinesen keine 5-Jahrespläne mehr. Ah, okay. Das ist jetzt einfach meine Faktizität. Okay, dann hat es auch Geltung. Genau. Einfach mal so. Zerren wir jetzt einfach Habermas an seinem zotteligen, zausrigen Bart durch die Manege und... Ja, ich meine, hey, wir haben hier Gott und Adams heute. Also wir hatten Gott und wir hatten Adams und jetzt haben wir auch noch Habermas. Also das ist quasi Gott und Douglas Adams in einer Person. Ja, ich glaube, da kann man dann fast schon Schluss machen hier. Also dann... Kurz vor Schluss. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Weiß ich nicht. Ich meine, es ist eine Jubiläumsfolge. Also falls noch irgendwelche Grüße da sind, kommen die jetzt am Ende. Ansonsten wollen wir noch irgendwas erzählen. Wir haben noch eine Grußbotschaft des Zentralkomitees der deutschen Katholiken hier. Das können wir uns aber sparen. Nö, die haben ja Gott abgeschafft. Richtig. Bei der Biene Maja. Deswegen, nö, Kirche nicht. Genau, Kirche nicht. Das Zentralkomitee der Sowjetunion gibt es leider nicht mehr. Die wollten uns Grüße schicken, aber läuft auch nicht. Ja, diese Berlin-Geschichte, da müssen wir nochmal noch überlegen, ob wir das vielleicht berichten können. Nächste Folge, da hat sich ja so ein bisschen was ergeben. Ja, aber das ist ja alles noch ultra geheim. Ja, aber ich hätte ja immer, man darf ja mal teasern. Man muss jetzt auch auf so einem Höhepunkt trotz allem weitermachen und trotz allem noch so ein bisschen die positiven Dinge für die Zukunft einfach teasern. Okay, aber wenn nur positive Dinge teasern? Du kannst auch negative Dinge teasern. Die Frage ist nur, möchtest du jetzt Abstiegsängste schüren, Verzweiflung verbreiten? Warum? Warum nicht? Dann mach bitte deine Bühne. Es gibt weitere Folgen von uns. Und damit hast du jetzt Abstiegsängste geschürt oder Verzweiflung? Beides. Wir sorgen für Abstieg. Ja, wir sind die Zukunft unserer Zuschauer. Denk da mal drüber nach. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.